Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind erstmal 10 Minuten alleine unter uns hier im Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Ekel. Ich möchte von euch die Erlebnisse hören, die euch am meisten geekelt haben. Was hat euch am meisten geekelt in eurem Leben bisher? Was war das Ekelhafteste, was ihr getan habt? Und gibt es vielleicht auch Dinge, die ihr tut und die andere ekelhaft finden? Habt ihr Lust am Ekel? Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Sabrina ist die erste. Ja, hallo, ich bin's. 17 Jahre. Mhm. Was ist denn los in Sachen Ekel bei dir? Ja, bei mir ist es so, meine Freundin, die finden es total eklig, wenn es so Grashüpfer ist oder so Regenwürmer oder so. Ach, du isst ab und zu mal Grashüpfer und Regenwürmer? Ganz genau. Aha. Warum? Ja, warum? Weil es lustig ist, irgendwie. Ich mache es ja eigentlich nicht, weil es mir schmeckt so besonders, weil die haben eigentlich keinen großartigen Geschmack, aber ich mache es nur, meine Freunde zu ärgern, weil die finden es hier so eklig jedes Mal. Und einfach die Gesichter zu sehen, das ist es echt wert. Und dich ekelt das überhaupt nicht, wenn du einen Regenwurm... Ja doch, genau, deswegen mache ich es ja, weil die sich davor ekeln. Nein, dich ekelt das überhaupt nicht. Also mich, nö. Das will ich ja nicht machen. Naja, aber das ist ja schon ungewöhnlich, ne? Also jeden normalen Menschen wird's schaudern bei der Vorstellung. Mhm, ne? Ja. Wann hast du damit angefangen? Das ist gar nicht mal so lange her. Ich war mit ein paar Freunden und so. Urlaub in Asien, Thailand, ne? Und da wird es ja eigentlich so angeboten, so Grashüpfer, so paniert oder so. Da ist halt ein bisschen Geschmack, da habe ich es mal probiert und ich fand ich gar nicht mal so schlimm. Und du machst das eigentlich jetzt nur, um die Leute zu provozieren? Ja, ganz genau. Und wie oft kommt das vor? Na, im Sommer, im Winter nicht, ne? Nur im Sommer dann? Obwohl im Winter gibt es auch Regenwürmer. Das kommt drauf an, was ich finde. Ja, wie oft machst du das so in der Woche? Keine Ahnung, wenn wir halt so weggehen und wenn sich da was findet, einfach nehmen und dann sagen, hey, guck mal her und dann. Ja, aber ich glaube, das ist auch vielleicht nicht das Beste, die beste Visitenkarte für dich in Sachen Jungs, ne? Welche? Nein, von wegen, die finden das ganz cool. Die finden das cool, ja, aber welcher Junge will dich küssen, wenn du vorher eine Regenbogen gegessen hast? Bah. Nein, Quatsch. Nein, aber erstmal später dann, also, ja, aber die finden es cool. Die finden das cool. Du hast gerade gesagt, das schmeckt nach fast nichts, ist das so? Ja. Grashüpfer. Regenwürmer schmecken nach nichts. Ja, nee, eigentlich nicht. Spürst du denn dann auch diesen Regenwurm, wie er sich in deinem Mund noch windet oder so? Oder beißt du direkt zu? Ach nee, ich schluck es mir so runter gleich. Ist schon sehr ekelhaft, ja, muss ich sagen. Nun frage ich mich natürlich, was warum Sabrina es nötig hat, andere Leute zu provozieren. Ja, die provozieren ja auch, bloß mit anderen Sachen, aber mich übertrifft damit halt keiner. Das, du bist der Star, ne? Ja. Die regenwurmfressende junge Frau. Ganz genau. Könntest du es denn vielleicht noch steigern? Vielleicht ein anderes Insekt oder vielleicht noch was Ekelhafteres? Was könnte man sich vorstellen? Eine Eidechse? Naja, ein bisschen groß, ne? Ja, ja, klar. Ich frag ja, was wäre vielleicht noch möglich für dich? Ja, wenn es ein zerlegt ist, könnte ich mir vorstellen. Nein, du bist ja vielleicht drauf, Sabrina. Also, ja. Das ist für andere Leute ekelhaft. Du machst es, du findest es nicht ekelhaft und du machst es, um andere zu provozieren. Ja. Danke für deinen Anruf. Okay. Sabrina, tschüss. Tschüss. So, jetzt kommt Julia, 32 Jahre alt. Hallo? Hallo? Wo ist sie denn jetzt hier? Julia, hallo? Jetzt haben wir irgendein Problem. Julia, jetzt habe ich es aber. 32, hallo? Ja, hallo, Domian. Grüß dich, Julia. Jetzt hörst du mich. Ja. Alles klar. Also es ist Folgendes gewesen. Ich habe das im Fernsehen gesehen. Bei Stefan Raab, du kennst die Sendung TV Total. Da war ganz was Ekelhaftes. Na sag. Und zwar Schocker der Woche. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Schocker der Woche, ja. Schocker der Woche, da sind manchmal also ganz viele Sachen, zeigt er da. Und das war vor 3 Wochen oder so. Hat er irgendwie einen Mann gezeigt, der hat seinen Ohrenschmalz gesammelt, in einen kleinen Messbecher gepackt, bis dieser kleine Messbecher voll war, bis zur Oberkante und hat Die, also das hat man einfach nur gesehen, das war einfach nur fies und ekelhaft. Na, das war alles. Ich dachte, er hätte sich jetzt dieses Ohrenschmalz auf das Toastbrot geschmiert, ja, oder so. Ja, ich weiß, das war alles. Ich weiß nicht, was er damit hinterher gemacht hat. Aber ich bin eigentlich ein Typ, der eigentlich viel verkragen kann, der Kinderkacke haben kann, der auch haben kann, wenn einer mal gekotzt hat, ja, der das auch mal so sehen kann. Aber das war sowas von fies und ekelhaft. Und mir ist, also ich habe nicht gebrochen oder so, aber ich habe es gesehen und ich fand es einfach nur schrecklich. Und du denkst heute noch daran, obwohl es schon einige Wochen her ist? Das kam ja gestern wieder im Fernsehen. Ach, und du guckst auch immer wieder hin. Hör mal, der Bericht, der war so schnell da und so schnell wieder weg. Und dann habe ich das nochmal angeschaut. Ja, und dann kam deine Sendung, die verfolge ich ja auch oft irgendwie abends. Und dann war das ja Thema Ekel. Da fiel dir das gleich ein. Da fiel mir das ein. Wie groß war denn dieses Töpfchen? Ein ganz kleines Becherchen. Mhm. Aber da muss er doch lange auch sammeln, um den Topf voll zu kriegen. Ne? Du kannst so gut drüber sprechen. Ich kann ganz normal drüber sprechen. Lasst uns lange und ausführlich über Ohrenschmalz reden. Ja, also wenn man es gesehen hat, du hast es vielleicht auch nicht gesehen. Wie sieht denn dieses Ohrenschmalz aus? Ist das gelb oder ist es rot? Nein, das ist ekelhaft braun ist das. Ja, das ist doch ganz natürlich. Jeder von uns hat es doch. Du hast es auch, Julia. Ja, ich habe auch so vieles. Menschen haben sowieso so vieles. Aber ja, das ist doch einfach klar. Das ist einfach fies, dass da er ist. Ich meine, solche Leute sind ja eh krank. Aber die Frage ist, wieso hat er sich da im Fernsehen filmen lassen? Von wem? Weiß der auch nicht, ne? Das war irgendwie ein Neuseeländer oder ein Irländer. Und Stefan Raab hat ja dann auch manchmal immer spezielle Sachen drauf und das war nun wirklich echt fies und der Messbecher war dann voll. Darf ich dich fragen, was du mit deinem Ohrenschmalz machst? Ich nehme diese Q-Tips. Ich die auch? Sind, ja, die sind Julia, nicht gesund. Ich auch. Aber das ist mir scheißegal, das ist so schön. Das erzählen sie mir auch seit 20 Jahren, dass es nicht gesund ist und es hat bisher wunderbar geklappt. Man muss ja vorsichtig damit umgehen. Ne? Ja, ganz genau, das stimmt. Mein Ohrenarzt ist immer begeistert, wenn er in die Ohren guckt und sagt, das ist blitzblank und alles ist in Ordnung. Ja. Dank dieser Stäbchen, sage ich dann immer. Ja, das stimmt. Obwohl viele sagen ja auch, es ist nicht so gesund. Nein, man schiebt es angeblich nach hinten. Richtig, genau. Aber das ist mir auch egal. Aber ich sammle das eben nicht. Das ist der Unterschied. Das ist ja löblich. Bist du generell jemand, der leicht zum Ekel... Nein, das ja eben nicht. Eigentlich gar nicht. So, dass ich kann also viel absehen. Ich zum Beispiel so Operationen, wenn die mal gezeigt werden im Fernsehen, da gucke ich halt hin, ne? Mhm. Oder wenn jemand blutet oder wenn jemand erbricht. Aber das war auch einfach nur... Ja, krank auch und fies. Mhm. Ne, also ganz ehrlich, ich habe in dem Moment wirklich so ein Kotzgefühl gehabt und habe gedacht, ich muss gleich würgen. Aber es ist nichts passiert, ne? Nein, es ist nicht. Es ist ja jetzt auch eher so witzig, ne? Und das fiel mir jetzt halt ein, ich habe es damit verbunden. Und wenn dann so im Publikum geht dann so der Rausch um, Aber es ist schon seltsam, ne, dass wir Menschen uns ekeln von Dingen, die wir alle ja selbst auch haben, ne? Und die uns Menschen ausmachen. Ja, ja klar, das ist, natürlich ist das so. Es ist ja auch stellenweise, wenn du zur Toilette gehst, es stinkt ja auch. Ne? Oder wenn du das erbrichst oder so. Genau, das ist natürlich alles nicht der Mensch toll. Ist halt kein ästhetisches Wesen. Nee, ich war eine andere Seite auch. Ich war neulich in Köln in der Ausstellung Körperwelten. Weißt du, was das ist? Ich habe das jetzt akustisch nicht verstanden. Ich war neulich in Köln in der Ausstellung Körperwelten. Weißt du, was das ist? Erzähl mal. Nee, das sind diese, wo die Leichen so auseinandergenommen worden sind. Ach so, ja. Plastiniert nennt man das, in Plastik gegossen wurden. Ach so, ja, klar, ne? Ja. Da war ich teilweise auch fasziniert, wie wir aussehen von innen. Ja. Teilweise fand ich es aber auch höchst unästhetisch. Ja, richtig. Und als ich dann aus der Ausstellung herauskam, dachte ich, ach, ich wäre doch lieber eine Blume. Ja. Das ist ästhetischer, ne? Ja, klar. Na gut. Aber es hat alles so beide zwei Seiten und ich denke mal, das ist auch was anderes. Ja. Ne, das mit dem Ohrenschmalz, das war eben halt nur eklig und auch ein bisschen witzig. Ich danke, dass du es uns erzählt hast. Ja gut. Tschüss. Alles Gute. Tschüss Julia. Tschüss. So meine lieben Radiozuhörer, jetzt begrüße ich mir eben die Fernsehnation und dann geht es mit unserem Thema weiter. Ja, und da sind wir. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Ich grüße ganz herzlich die Fernsehzuschauer und sage euch, was für ein Thema wir heute Nacht haben, nämlich das Thema Ekel. Ich möchte mit euch über ekelhafte Sachen reden. Was war das Ekelhafteste, das ihr bisher in eurem Leben erlebt habt? Was war das Ekelhafteste, das ihr gemacht habt, angestellt habt vielleicht? Und gibt es auch Dinge, die andere ekelhaft finden, ihr aber überhaupt nicht und ihr es extra deshalb tut oder vielleicht sogar eine gewisse Lust am Ekel verspürt? Also wenn ihr mich anrufen wollt zu dem großen Oberthema Ekel, dann könnt ihr das machen unter 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Ich begrüße ganz herzlich den Frank und Frank ist 19 Jahre alt gewesen, hat aufgelegt. Dann mache ich jetzt weiter mit Nina und Nina ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Nina. Du willst mir auch was Ekelhaftes erzählen? Ja, und zwar meine Geschichte ist so, ich mache ungefähr seit anderthalb Wochen Telefonsex. Ach nein, seit anderthalb Wochen machst du Telefonsex? Ja, ganz frisch. Und mir ist heute voll etwas Ekeliges passiert und zwar, ich habe dann wieder mal telefoniert, ne? Und auf jeden Fall fing dann halt so ein Mann wieder ganz normal an, halt hier, was ich mache, was ich anhabe, hier und das, ne? Und dann fing er auf einmal an mit irgendwie Natursekt und Kaviar. Ja, und ich habe dann erst gar nichts verstanden. Meinte er so, ob ich das mag? Meinte ich so, ja, habe ich erzählt so. Ja, und dann du hast es nicht verstanden, was es bedeutet. Du hast gesagt, nein. Ja, Kaviar mag ich, aber es ist sehr teuer, hast du gesagt. Das kann ich mir nicht leisten. Ja, so in etwa. Aber ich habe nicht verstanden, was er meinte so. Aber das ist doch schon ein bisschen komisch, wenn man in diese Branche reingeht, da muss man doch solche Begriffe auch kennen. Ja, ich habe aber jetzt nicht daran gedacht, dass dann fing das an, er will sich auf mein Gesicht setzen und mich anscheißen. Ja. Und dann fing das an mit Anpinkeln und ich habe mir nur gedacht, wo bist du denn gelandet? Das bedeutet das, ne? Also im Sprachgebrauch, Natursekt für Pipi machen gegenseitig anpinkeln und das andere ist halt die krassere Variante. Ja. Der wollte das dann so in der Fantasie mit dir durchspielen. Ja. Und als du dann bemerkt hast, um was es geht, was hast du... Ja, denn, da kam mir das kalte Ohr hoch. Wie hast du reagiert? Ich sag mal, ich habe mitgemacht, ne? Du hast mitgemacht? Ja, klar. Ich verdiene ja das Geld dadurch. Und für Geld tut man ja schließlich viel, ne? Ja, eben. Ja. Und dann konntest du das denn auch mit Lust und Laune dann mitmachen, als du kapiert hast, um was es geht? Ich sag mal, ich habe mitgemacht, ne? Weil, ja, ich denke dann in dem Moment nur an das Geld und, ich habe mich zwar total gewidert und so. Na, aber es kommt meistens vor halt. Ja, was kommt meistens vor? Ja, so, dass die Männer sowas Ekliges verlangen oder so. Ob das jetzt mit Tieren ist oder. Und dann machst du auch mit? Und dann machst du dann auch mit? Ja, klar. Ja, ich sag, das ist nur eine Fantasie. Aber wenn jetzt zum Beispiel kommen und wollen, Rollenspiele machen, so, ich sag jetzt mal, dass ich ein kleines Kind bin, das weigere ich mich. Ich mache das auf keinen Fall. Also da hast du auf jeden Fall deine Grenze. Ja, klar, weil geht nicht mit Kindern, das ist... Mhm. Aber du machst erst anderthalb Wochen Telefonsex und gleich diese geballte Ladung der Perversion oder der eher ungewöhnlichen Sexualität ist da auf dich eingeprasselt schon? Ja, ich sag mal so, ich hab's früher schon mit Freundinnen so am Telefon gemacht, so halt die Nummern, die umsonst sind. Ja gut, aber die haben ja nicht sowas von dir verlangt. Natürlich. Wie, die Freunde haben es auch von dir verlangt? Nein, ich meine jetzt, ich habe damals mit einer Freundin immer halt von der Telefonzelle mal hier diese Nummern umsonst angerufen, die für Frauen sind. Ja, und ich mache das bestimmt schon 3 Jahre so und und da ich jetzt im Moment Geld gebrauchen könnte. Dennoch muss ich sagen, wundert es mich sehr, dass du diese Begriffe Natursekt und Kaviar nicht gekannt hast. Wenn du dich da ja schon so lange rumtreibst. Naja, jetzt kennst du es und du weißt, dass du es ekelhaft findest. Gott sei Dank, ja. Und, ich kann es gar nicht empfehlen. Ja, danke für deinen Anruf, Nina. Ja, kann ich noch jemanden grüßen? Nein, heute nicht. Radikal nein. Sonst haben wir hier eine Grußsendung und alle langweilen sich tot. Ja, tschüss. Tschüss. Unser Thema Ekel. Was hat euch bisher in eurem Leben am meisten geekelt? Und tut ihr Dinge, die andere ekelhaft finden, ihr aber überhaupt gar nicht? 0800 5678 111, die Telefonnummer und die Faxnummer, auch kostenfrei, wie die Telefonnummer 0800 5678 110. Thomas, 32 Jahre alt, hallo. Ja, hallo Jürgen. Hallo Thomas. Ja, wir unterhalten uns über Ekel. Ja, genau, du fragtest, ob es Leute gibt, die etwas tun, was andere ekelt und ich glaube, ich tue da etwas, meinem Beruf ist etwas nah, was sehr viel Ekel erregt. Mhm. Ich habe im Dienst, ich bin bei einer Behörde tätig, mit Maßnahmen zu tun. Das Gesetz nennt sich Bundesseuchengesetz. Ja. Das heißt also überall, wo Gesundheitsgefahr auch nach außen droht, typischer Fall sind sehr, sehr schlimme Abfallansammlungen, in der Regel dann auch halt in Wohnungen. Die Leute, die da in diesen Wohnungen leben, sind ganz unterschiedlicher Art. Auch oft das, was man unter ekelig versteht. Mhm. Und das heißt, ihr werdet dann benachrichtigt von irgendwelchen Nachbarn oder Hauseigentümern und ihr müsst dann da hingehen, oder wie verstehe ich das? So ist das, genau. Also es gibt irgendeinen Anlass, entweder bei einem Polizeieinsatz beispielsweise oder weil halt ein Nachbar gut aufgepasst hat. Was war denn das Schlimmste, was du bisher da in deiner beruflichen Tätigkeit in solchen Dienst, in solchen Amt schon erlebt hast? Also das Schlimmste, ich will jetzt mal versuchen, irgendwas zu beschreiben von der Atmosphäre her, was sehr schlimm ist. Mhm. Ich empfinde immer sehr schlimm alle Umstände, wo noch Menschen dabei sind. Mhm. Also wenn noch Menschen in Haushalten wohnen, die ich also nur mit Ekelgefühl betrete, also wo ich sage, wenn sich hier mein Hund länger aufhalten würde, würde ich den in meiner Wohnung nicht mehr haben wollen. Wie sehen denn solche Wohnungen aus? Versuch uns doch mal so ein Bild zu machen. Also die Wohnungen sind oft wirklich von oben bis unten voller Fäkalien. Also Fäkalien-Eimer im Sinne von Sammellagern findet man sehr häufig. Toiletten, die überschwemmt sind, sodass man also wirklich nur noch auf einige Meter dran gehen kann, sind normal. Und sind diese Wohnungen wenige Meter weiter sind dann also auch Ruhestätten von diesen Leuten oder von Personen, die sich da noch aufhalten und inzwischen ihr Ekelgefühl offensichtlich so weit runterfahren konnten. Also Ruhestätten heißt das Schlafzimmer zum Beispiel, ist da. Ja, ich habe extra Ruhestätte gesagt. Also das, was ich unter einem Schlafzimmer verstehe, ist das dann nicht mehr. Sind diese Wohnungen auch eingemüllt? Die sind, das ist Müll. Also dann muss es auch, wenn du da reinkommst oder wenn ihr da reinkommt, als Behörde und oder mit der Polizei zusammen, auch eine ungeheure Belastung sein, was die Gerüche betrifft. Es muss so stinken wie die Pest, wenn ihr da reinkommt. Das stinkt in der Tat wie die Pest, aber je nachdem, welche Qualität dieser Gestank hat, ist es so, dass man es, also ich zumindest, als Kosteneffekt empfinde, sodass man sagt, ich riech das jetzt einmal knallartig und dann merkt man es irgendwie nicht mehr so besonders. Zu dem Geruch kann ich noch eins sagen. Ich war mal im Sommer in einer Wohnung drin. Da merkte ich natürlich auch diesen schlimmen Geruch. Aber ich nahm noch was anderes wahr. Das war ja Nebel, Dampf, dachte ich zuerst. Ich konnte das nicht einordnen, warum da trübe war. Ich bin Brillenträger, habe die Brille dann trotzdem abgenommen, um es mir genauer anzugucken. Und merkte dann, es waren Tausende, vielleicht Millionen kleiner Fliegen, die man also in der Tat einatmen konnte. Und da lebte auch noch ein Mensch in dieser Wohnung? In so einer Wohnung lebt auch dann teilweise noch ein Mensch. Wie geht denn das dann, wie verhalten sich das geistesgestörte Leute? Sind die krank oder was ist mit denen? Also in den ganz extremen Fällen ist das oft anzunehmen, ist das auch häufig so. In vielen Fällen sind es Suchtkranke jeder Art. Also Alkoholkranke. Was geschieht dann mit diesen Menschen? Werden die, werden diese Wohnungen zwangsgeräumt? Werden die irgendwo eingewiesen oder was passiert? Die Dinge laufen da häufig parallel. Also die Wohnung muss natürlich, im Fachjargon heißt es, entseucht werden. Das heißt, wieder auf einen Zustand runtergebracht werden, der nicht mehr gesundheitsgefährlich ist. Maßstab ist da nicht, was du und ich vielleicht als sauber verstehen würden. Maßstab ist da, was ist jetzt nicht mehr gefährlich. So, und die Personen, die in solchen Wohnungen leben, häufig haben auch einen Hintergrund, entweder eine Suchtkrankheit oder einen psychischen Hintergrund. Und da nimmt sich dann entsprechend dann von Amts wegen auch ein Sozialdienst oder was Vergleichbares an. Sind es eher ältere Leute oder eher jüngere oder kann man das gar nicht so sagen? Kann man sagen, gemixt? Also es gibt auch ja durch alle Berufssparten interessanterweise. Ich glaube, so wie es überall Alkoholiker gibt, gibt es auch überall welche, und da wären wir beim Thema, die ihren Ekel so weit runterfahren können, dass ihre Bequemlichkeit vorne steht und vielleicht nichts mehr zu machen. Ich kann das anders nicht erklären. Es gibt Leute, denen würde ich das auf der Straße niemals ansehen, dass die in einer Wohnung leben, wo man also nicht weiß, wo man sich da überhaupt waschen oder setzen soll, ohne schmutzig zu machen. Jetzt hast du unser Gespräch gerade angefangen mit einer Bemerkung. Du nahmst Bezug auf meine Frage, ob es auch Dinge gibt, die Leute tun, die andere als ganz ekelhaft empfinden würden. Damit meinst du die Insassen dieser Wohnung, ne? Du meinst nicht dich damit. Ich meine auch mich, also das, was ich tue, finden auch wieder viele ekelhaft, weil ich muss ja dann in diese Wohnung rein. Aber du empfindest Lust, empfindest du dabei ja nicht, das ist dein Job. Also ich empfinde auch Ekel im eigentlichen Sinne, dass ich das nicht anpacken möchte oder sonst irgendwas, also keine Lust, Gott bewahre. Ich versuche immer so weit wie möglich auf Schutzkleidung, beispielsweise auf Handschuhe zu verzichten, wenn es irgendwie geht. Weil ich die Leute immer noch im Hinterkopf habe. Ich sag, das ist dein Job. Und wenn du das erzählst, sicher im Freundeskreis oder Bekanntenkreis, dann schlagen sicher einige Leute die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, wie kannst du sowas machen? Wie hältst du das aus? Ne? Oft ist das so. Oft ist das so. Wie ist denn das, wenn du, wie lange hält man sich denn dann auf in einer solchen Wohnung? Wie lange hältst du dich auf in einer solchen Wohnung? Das ist völlig unterschiedlich. Das ist teilweise so, dass die Hausbewohner nicht da sind und wir öffnen die Wohnung, weil wir schon durchs Fenster sehen, dass wir also Grund haben und berechtigt sind, da reinzugehen. Eine Stunde oder fünf Stunden? Viertelstunde bis einen halben Tag. Viertelstunde bis halben Tag. Ja. Nehmen wir mal den krassesten Fall, du bist einen halben Tag in einer solchen von dir gerade beschriebenen Wohnung mit Fäkalien und Übermüllung und also ein Horrorszenario. Kannst du das dann so abstreifen, nach Hause gehen, duschen und schön lecker essen gehen irgendwo? Das fällt schwierig, ja. Ne? Das ist sehr schwierig. Aber so körperlichen Ekel im Sinne von Gänsehaut oder so empfinde ich lange nicht mehr. Ich sag mir einfach, ich mag das nicht und ich mag das nicht anpacken und schon gar nicht essen oder so. Aber dass ich vielleicht eine Gänsehaut bekomme vom Anblick, es gibt manchmal Situationen, da schaudert einen schon. Bist du denn auch schon mal in der Situation gewesen, dass du mit der Polizei in eine solche Wohnung kamst und dort lag ein toter Mensch, ein bereits gestorbener? Das ist mir selbst nicht passiert. Das kann natürlich auch passieren. Ne? Das kann auch passieren. Es gibt auch Kollegen, denen sind dann schon Dinge passiert und oft so untereinander wird dann auch schon mal erzählt, was dann passiert. Da sind dann auch von der Beschreibung her sehr ekelhafte Dinge bei, wo ich mir sage, da würde es mir richtig schaudern heute. Vielleicht demnächst nicht mehr. Ich habe hier mal eine Geschichte erzählt bekommen, nämlich von genau so einem Fall, wo eine Leiche sehr lange in einem Zimmer lag. Und die Maden irgendwie durch die Decke gekommen sind schon oder irgendwie, weiß ich, durch ein Rohrsystem in die untere Wohnung. Super ekelhaft, super ekelhaft. Weiße, dicke Maden. Also es gibt mit Maden die verschiedensten Erzählungen, was da so passiert. Gerade auch bei dem menschlichen Leichnam sind da ganz, wie man die empfinden würde, ekelhafte Veränderungen dabei. Aber die habe ich noch nicht wahrnehmen können oder müssen, zum Glück. Wieso arbeitest du überhaupt in diesem Amt, in diesem Job, wenn das doch nicht so das Allerschönste ist? Ich habe nicht gesagt, dass das nicht das Allerschönste ist. Ich glaube, man kann diesen Job sehr feinfühlig machen oder sehr plump. Ich habe mir zur Aufgabe gesetzt, den sehr feinfühlig zu machen, weil ich auch gemerkt habe, ich kann das überwinden, diesen Ekel. Und das müssen ja eben auch Menschen machen in den Verwaltungen. Ne? Genau. Wichtige Aufgabe. Und oft, so wie du das angesprochen hast, sind da auch menschliche Schicksale jedweder Art hinter. Und dessen kann man sich also dann auch ganz gut annehmen. Thomas, danke für deinen Anruf. Ja, danke. Viel Erfolg für deine weitere Arbeit. Und ja, ich mache ja auch manchmal noch was anderes in dem Job. Ich bin ja bei einer kleineren Gemeinde und da ist das so, sagen wir mal, 25% meiner Aufgabe. Und die anderen Sachen sind dann eher doch... Die gleichen aus und sind fröhlich. Die sind fröhlich. Genau. Thomas, alles Gute, wiederhören. Ja, schönen Dank. Tschüss. Tschüss. Jetzt machen wir nochmal einen Versuch mit dem gerade verloren gegangenen Frank, 19 Jahre. Hallo? Ja, hallo Domian. Da haben wir dich wieder. Die Leitung. Ja, mir ist das Netz vorhin flöten gegangen. Wie schade, aber nun haben wir uns ja. Ja. Also Frank. Thema Ekel. Thema Ekel, genau. Ja, ich ekel mich vor mir selber. Warum? Das liegt daran, wahrscheinlich von meiner Kindheit. Ich lebe derzeitig in einem Bauwagen, den ich mir selber umgebaut habe. Und der ist so vermüllt, dass hier selbst auch schon an dem Holz schimmelt. Dann können wir ja fast den Thomas mal zu dir schicken, mit dem ich gerade geredet habe. Ja, das habe ich so nur halbwegs mitgekriegt. Ich habe nur versucht, hier darauf zu achten, dass mein Netz hier noch hält. Ach so, ja. Du lebst in einem Wohnwagen. Und dieser Wohnwagen ist so vermüllt, so verdreckt, dass es schimmelt und du dich da eigentlich auch äußerst unwohl fühlst in diesem Wohnwagen. Ja, teils, teils. Also ich fühle mich unwohl und dann fühle ich mich auch wiederum wohl. Also ich kann es einfach nicht abstellen. Warum wohnst du denn überhaupt in einem Wohnwagen? weil ich mein Zimmer vermüllt habe. Und da, kam der Schimmel ebenfalls von der Wände. Mhm. Und da hat man dich rausgeschmissen und da blieb dir nur noch der Wohnwagen übrig. Ja gut, was heißt rausgeschmissen? Normal steht mir mein Zimmer zu, aber derzeit lässt mein, ja, wie soll ich es nennen, Betreuer mich nicht ins Haus. Ja. Was heißt Betreuer? Wer betreut dich denn? Der Martin. Nee, den Namen wollte ich nicht wissen. Von welcher Institution wirst du betreut? Du bist ja 19 Jahre alt. Ich werde vom Neukirchen Erziehungsverein betreut. Mhm. Der wiederum bekommt sein Geld jetzt derzeit vom Vaterstaat. Mhm. Also ich bin in der Behindertenhilfe drin. Was machst du denn den Tag über? Gehst du noch zur Schule oder hast du eine berufliche Tätigkeit? Ich habe gar nichts. Mhm. Durch die vielen Wechsel von Düsseldorf her aus, ich habe eine verkorkste Kindheit, wie gesagt, gehabt. Mein Vater hat gesoffen wie ein Blöder. Mhm. Seit dem Tod meiner Großmutter. Dann sag mir doch mal, was in diesem Wohnwagen alles, welcher Müll kommt denn da zusammen? Speckreste, Essensreste, Zigarettenkippen. Ich bin wirklich hier eingemüllt bis oben hin. So, jetzt könnte man ja ganz profan sagen, Frank, du hast den ganzen Tag Zeit, warum räumst du deinen kleinen Wohnwagen nicht auf? Weiß ich nicht. Ja, frage ich aber trotzdem mal, warum nicht? Was machst du denn? Liegst du den ganzen Tag in deinem Müll im KI? Ich leb praktisch den ganzen Tag in meinem Müll mit einer CB-Funke, Fernseher, ein paar Flaschen Bier und das war's eigentlich auch schon. Mhm. Ja. Ich komme auch kaum raus. Du bist so jemand, der den Arsch nicht hochkriegt, ne, glaube ich. Ja, anscheinend. Ja. Du hast du gerade am Anfang gesagt, du ekelst dich vor dir selbst. Ja, wenn ich mich selber ins Spiegel gucke oder mich selber auch schon rieche, weil ich hab ein ziemliches Problem mit meiner Körperpflege. Wie oft wäschst du dich denn? Oder wie oft duschst du in der Woche? Maximal zweimal. Mhm. Na gut, da könnte man ja sagen, das geht ja doch. Wäschst du dich denn pro Tag zumindest einmal? Nein. Das nicht? Nein. Putzt du dir mal die Zähne vielleicht? Überhaupt nicht. Schon seit über anderthalb Jahren nicht. Was bin ich froh, dass wir nur telefonieren miteinander, dass du mir nicht gegenüber sitzt. Da müsste ich wahrscheinlich kotzen. Gut, da hast du recht. Du würdest mich auch, selbst wenn ich vor dem Studio stehen würde, du würdest mich schon riechen. Mhm. Also ja. Ekel vor dir selbst. Die Haare wäschst du dir wahrscheinlich auch nie. Nee. Ich möchte mir gar nicht deine Fußnägel vorstellen. Meine Füße jetzt mal sehen sollen. Mhm. Ich habe die Socken gerade eben ausgezogen. Mhm. So, wenn du aber selbst so ein Unwohlgefühl hast, was deinen eigenen Körper anbelangt und was deine Umgebung betrifft, nochmal die Frage, Frank. Nochmal wirklich die Frage, warum tust du nicht ein ganz kleines bisschen selbst an dir? Wahrscheinlich will ich nicht, dass die Leute mir näher kommen. Mhm. Das sagen jedenfalls die Betreuer. Also, mhm. Wie siehst du denn deine Zukunft? Wie soll es weitergehen? Also, wenn ich mal ganz grob sagen soll, als Penner auf der Straße. Mhm. Ist das für dich eine schöne Zukunftsperspektive? Nein. Nein. Also, ich will mich irgendwie verändern. Mhm. Ich will reinlicher werden. Ich will einen Beruf erlernen können. Mhm. Aber was kriegst du schon mit dem Abgangszeugnis? Oh, die Leitung ist aber wirklich super schlecht. Hörst du das auch, ja. Frank? Es rauscht. Ja, ich höre dich auf jeden Fall. Mhm. Ja. Ich habe ein Abgangszeugnis 7. Klasse, wo gerade mal 2 Noten draufstehen. Ne? Gut, Frank, aber du bist so jung noch, du bist 19 Jahre. Da kann man verdammt viel noch reißen. Und viele in deinem Alter, die auch eine schlechte Vergangenheit haben, vermüllen auch nicht, waschen sich und kriegen irgendwie auch den Hintern hoch. Wenn du selbst das möchtest, ne, mhm. Dann ist ja wirklich die Frage auch berechtigt, was tust du dafür? Wenn du von heute auf morgen dein Leben nicht ändern kannst, dafür habe ich Verständnis. Weil das schon wahrscheinlich... Da hänge ich jetzt schon seit über 5 Jahren dran an dem Problem. Hm. Hast du denn, du bist ja in irgendeiner Betreuung, wie ich das gerade gehört habe, gibt es denn einen Psychologen, der zumindest mal ab und zu sich mit dir unterhält oder irgendwen? Nee. Ich habe selber mal den Versuch gestartet bei einer Lebensberatung, hm. Weil ich in der Anfangsphase ziemlich depressiv war. Hm. Ich war schon sogar so weit, dass ich mit 16 versucht habe, 5-mal mir das Leben zu nehmen. Hm. Na, also ich konnte einfach nicht mehr, ich wollte nicht mehr. Also ich möchte, dass du gleich im Anschluss an unser Gespräch mit meiner Psychologin noch redest. Vielleicht kann die dir ein bisschen Dampf machen und dir auch vielleicht ein paar kleine Wege aufzeigen, damit du so ein ganz klein wenig Licht am Ende des Tunnels siehst. Sag mal, ein anderes Thema, was mir auch gerade einfällt, wenn du da so völlig versifft bist und die Schweine wahrscheinlich noch mehr sich pflegen, als du dich pflegst. Ja, ich habe 2 Schweine praktisch als Nachbarn. Die sind wahrscheinlich sauberer als du. Ja, die sind reiniger. Also mhm. Ich hab hier praktisch 2-3 Meter neben mir so ein Schweinegatter. Da kannst du dir natürlich auch vollkommen abschminken, dass du mal ein Mädel hast, ne? Mhm. Ja, solo bin ich schon seit Ewigkeiten. Das kann ich mir gut vorstellen. Wer will mit dir schon nah was zu tun haben? Ne? Ja, das frage ich mich auch. Aber geht dir das denn nicht auch auf die Nerven? Die Einsamkeit alleine? Teils, würde ich sagen. Also mal brauche ich sie, mal brauche ich sie nicht. Also ich finde es gut, dass ich mal mit dir darüber reden kann, weil du bist so eine Art Vorbild für mich. Na, das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich dusche ganz oft und wasche mich immer. Ja, ich verfolge deine Sendung schon seit über einem Jahr. Und ja. Ich finde auch gut, dass du den Leuten immer Ratschläge, Tipps gibst, mit denen darüber redest. Ja. Bei dir ist wenigstens kein Tabu. Ja? Sag mal, wer versorgt dich denn eigentlich? Wo kriegst du dein Essen her zum Beispiel? Das hole ich immer aus der Küche. Aus der Küche von wem? Von meinem Betreuer hier. Von deinem Betreuer. Und da in die Küche, da lassen die dich noch rein? Ja, da gehe ich immer nachts rein. Gehst du nachts rein? Hast du Läuse eigentlich? Nein. Wobei, nein, das nein. Kann... Da habe ich mich vom Arzt schon öfters durchchecken lassen. Mhm. Das ist praktisch ein drittes Weltwunder, ne? Mhm. Oder so. Ich würde gerade sagen, eigentlich müsstest du Ungeziefer haben. Flöhe, Läuse und sowas. Ne? Ich habe weder Flöhe noch Läuse noch irgendwelche Milben. Das ist ja gerade das. Wie lang sind deine Haare? Nicht so lang. Also ich gehe schon zum Friseur. Mhm. Also davor dusche ich mich natürlich. Ja. Sonst hält der Friseur das ja nicht aus. Vielleicht wäre für dich ein Kurzhaarschnitt ganz angebracht. Mhm. Oder Glatze oder sowas. Mhm. So Frank, wenn du irgendwann mal ein bisschen anständig leben möchtest. Ja. Also anständig in dem Sinne, wie du es auch möchtest. Vielleicht möchtest du ja auch mal eine Familie haben oder mal einen schönen Job haben oder dir mal was leisten. Wovon ich meistens immer träume, ist mein erstes Mal. Ja, oder genau, dein erstes Mal. Das hatte ich noch nie. Also so Frank, und ich will dir mal sagen, wenn du so weitermachst, ne, wirst du nie dein erstes Mal haben. Wirst du nie eine nette Frau kennenlernen. Du wirst nie irgendetwas Schönes machen in deinem Leben. Du wirst irgendwann völlig vor die Hunde gehen und irgendwann in der Gosse krepieren. Ich muss es mal so krass ausdrücken. Ja, ich verstehe das. Ich bin auch für Offenheit. Also du kannst mir alles ins Gesicht sagen, was du gerne möchtest, ne? Auch wenn es noch so krass klingt. Und ich weiß natürlich jetzt auch nicht, denn den goldenen Weg für dich, wie du es jetzt ganz schnell verändern kannst. Ich weiß nur eins, wenn du etwas verändern willst, musst du es wirklich auch wollen und ein bisschen was in die Wege leiten. Ohne deinen Willen geht nicht. Es kommt niemand vom Himmel herunter gezaubert und sagt, nimm dich beis Händchen und sagt, Frank, komm, so machen wir das jetzt. Du musst selbst Initiative ergreifen. Und du bist ja kein doofer Kerl, das mag ich ja schon im Gespräch. Ja gut, was heißt doofer Kerl? Doof bin ich natürlich nicht, auch wenn du das so gerade gesagt hast. Ne? Nee, aber ich sage, das bist du nicht, sonst hätten wir uns nicht so unterhalten können, auch über dieses Phänomen. Das meine ich ja, ne? Nur guck mal, ich bin in der Schule über 3 Jahre hinterher, ne? Ich habe ein Abgangszeugnis 7. Klasse, da stehen nur drei Buchstaben drauf. Frank, keine Jammerei, du bist erst 19 Jahre alt. Du kannst, wenn das erstmal sich irgendwie eingefädelt hat bei dir, kannst du alles noch nachholen. Du kannst auch einen ordentlichen Hauptschulabschluss nachholen und kannst auch eine Lehre machen. Das geht alles noch. Du bist nicht 29 oder nicht 39. Ja gut, ich habe ja nicht nur dieses körperliche Problem, ich habe auch körperliche Einschränkungen teilweise. Mhm. Aber alles ist lösbar. Du sagst immer ja, aber. Du suchst immer Entschuldigungen. Ja, das hat mir ein guter Freund auch mal gesagt. Das ist doch blöd. Du musst sagen, ja trotzdem werde ich das jetzt versuchen. Und du unterhältst dich jetzt mit meiner Psychologin, mit der Petra. Und ihr beiden werdet beraten, was zu tun ist. Versprichst du mir das? Das verspreche ich. Ja, das ist ja nett von dir. Du legst auf und die Petra ruft dich gleich an. Du sag mal, Jürgen, ich habe noch eine kurze Frage. Ja. Und zwar, ich habe die Geschichte vom weißen Elch hinter dir verpasst. Ach. Das hat mich damit kurz auf sich. Das ist ein Geschenk von meinem Mitarbeiter Roland Lohr. Der hat mir den irgendwann gekauft und da ich ja sehr gerne Hirsche mag, hat er ihn mir geschenkt. Und wir haben ihn hier platziert und sieht ja schick aus, ne? Im Blauen, mit dem blauen Hintergrund. Mhm. Kommt doch gut, ne? Ein weißer Hirsch in der dunklen Nacht. Und auch so schön beleuchtet. Und so schön beleuchtet, ganz genau. Gut, ich bedanke mich bei dir für das Gespräch. Toi, toi, toi noch. Dankeschön. Ich wünsche dir auch toi, toi, toi. Vielleicht, wenn andere noch zuhören, könnten die mir vielleicht, wenn sie in einer ähnlichen Situation sind oder so, könnten sie mir vielleicht Tipps geben. Vielleicht, aber erstmal kriegst du Tipps von der Petra. Ja, ich bleibe auf jeden Fall dran am Fernseher. Genau, leg mal auf und wir rufen gleich zurück. Okay, tschüss, Frank. Ich bedanke mich bei dir. Tschüss. So, tschüss. 1.34 Uhr und 34 Sekunden, eine kleine Pause machen wir. 1.35 Uhr, 35 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema Ekel. Es dreht sich rund um das Thema Ekel. Was war das Ekelhafteste, das ihr bisher erlebt habt? Macht ihr schon mal ekelhafte Sachen? Habt ihr schon mal was Ekelhaftes, so richtig Ekelhaftes bewusst gemacht? Und gibt es Dinge, die ihr tut, die andere sehr ekelhaft finden? Oder habt ihr vielleicht sogar einen gewissen Reiz am Ekel, eine gewisse Lust am Ekel? Esst ihr vielleicht Sachen, die andere fürchterlich finden? Tut ihr manchmal was, wo andere sagen würden, wie kann man das tun? Das ist doch völlig ekelhaft. Also erzählt mir davon, wenn ihr mögt. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Beide Nummern sind kostenfrei, sind umsonst. Anne, 21 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Anne. Ich bin vom Beruf Altenpflegerin, ja, und musste ja sehr viele ekelhafte Dinge machen. Mhm. Also in meiner Ausbildung, da war das sehr, sehr schwierig, als ich ja das erste Mal, also du weißt ja, dass alte Menschen ja Urin und Harn und Stuhl nicht mehr halten können. Mhm. Das nennt sich Inkontinent. Und ja, da mich zu überwinden, das ja den Intimbereich sauber zu machen, mhm, das war schon ja ein großer Ekel, mhm, für mich. Aber mit der Zeit wird man abgehärtet und da fällt mir gerade eine Situation ein, die ich im Krankenhaus erlebt habe als Zivildienstleistender. Das war in den ersten Tagen, da hatten wir auch einen sehr alten Mann, der sehr krank war, und ich machte sein Bett. Und er konnte noch aufstehen, dieser Mann. Und er stand vor dem Bett und hatte nur so eine Art Latz um und sonst nichts an. Und in dem Moment, wo er vor dem Bett steht, er stützte sich so am Bett ab, kommt so eine ganze Ladung Stuhl, also auf den Boden, aber ein Riesenhaufen. Ja. Und ich musste das dann alles managen, ich musste alles wegwischen mit meinen bloßen Händen, also mit Gummihandschuhen natürlich. Wie empfandest du das? Furchtbar. Furchtbar. Also ich fand am schlimmsten den Geruch. Das Tun, ja, mit den Händen war mir eigentlich egal. Wenn ich den Geruch hätte abschalten können, also die Nase hätte abschalten können, wäre es halb so schlimm gewesen. Obwohl, das geht ja dann auch mit der Zeit. Wie gesagt, da gewinnt man sich dran. Ja. Was dann auch schwierig ist, wenn die Leute erbrechen, ne? Mhm. Und dann man riecht dann wirklich die Magensäure, die, mhm, sie dann erbrechen, ne? Da wird einem noch sehr übel und man, mhm, mag dann mitbrechen. Mhm. Aber irgendwie muss man sich ja dann auch beherrschen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, wenn du in diesem Beruf arbeitest, der wirklich ein schwieriger Beruf ist, dass du auch konfrontiert bist mit nicht heilenden, sehr schlimm aussehenden Wunden. Genau, und das ist das Allerübelste. Mhm. Also Dekubitus, sagt dir das was? Das Wundliegen, wenn, mhm, die alten Menschen ja nicht gelagert werden, sie können sich nicht mehr selbstständig drehen. Mhm. Und ja, meist ist das sind Fehler von den Pflegern, wenn die Leute nicht lagern. Und die legen sich wirklich wund. Mhm. Und in meiner Ausbildung habe ich das erlebt, als ich das erste Mal so einen richtig schweren Dekubitus sah. Mhm. Der war im Rücken, ne? Mhm. Oberhalb des Steißbeines. Und wirklich ein fausttiefes Loch, da konnte man die Faust drin verstecken. Mhm. Und ja, das war ein Mann, hab da Hilfestellung gegeben und hab den an der Seite gehalten, mhm, sodass er lag auf der Seite und ich habe ihn oben an der Hüfte gehalten, mhm, und dann kamen natürlich die ganzen Gerüche hoch zu mir in die Nase, mhm, und bin ich ohnmächtig geworden, weil, mhm, das war super heftig. Sind das Gerüche? Also das habe ich noch nicht gesehen, so ein schlimmes. Stinkt enorm, besonders auch da der Verdauungstrakt ist ja der Darm und alles war da schon ruiniert. Und also die Gerüche von dem Verdauungstrakt kommen durch den Rücken, durch das Loch raus? Es roch furchtbar, ich wusste, also, mhm, dieser Geruch, der, also davon wurde mir ganz schummerig. Mhm. Ist das eitrig auch? Ja, Mann? Alles. Mhm. Das wird ja alles tamponiert. Das, mhm, überleg mal, mach mal deine mhm, Hand zur Faust. So ein tiefes Loch, ja. Im Rücken? Im Rücken, genau. Das kann man eigentlich gar nicht sich vorstellen. Mhm. Dieser Mann muss doch Höllenschmerzen ausgehalten. Ja, der war fast nicht mehr am, mhm, Bewusstsein. Der war immer, mhm, irgendwie schon so weggetreten. Da bist du ohnmächtig geworden, genau, dass du das gesehen hast. Da warst du noch in der Ausbildung. Da war ich noch in der Ausbildung. Mhm. Jetzt bist du nicht mehr in der Ausbildung, sondern, mhm, fertig. Ich bin examinierte Altenpflegerin. Mhm. Gibt es denn heute auch, du hast ja schon ein paar Jahre Routine, eine gewisse... Ein Jahr. Na gut, ein Jahr. Also mit der Ausbildung vielleicht ein bisschen länger. Immer noch Dinge, wo du auch ein bisschen Angst vor hast, in das Zimmer zu gehen, wo du denkst, ach, das ist mir so unangenehm. Also wo ich Angst vor habe, aber ich glaube, das ist nicht direkt Ekel, ist natürlich dann, besonders wenn man, ich musste auch Nachtschicht machen und war dann verantwortlich für das ganze Heim, also da ist nur nachts immer eine Examinierte. Und wenn man dann reinkommt und der Bewohner ist tot, aber das ist ja ein anderes Thema. Also das war dann schon beängstigend. Obwohl man natürlich da auch irgendwie vielleicht in den Bereich Ekel kommt, wenn man dann einen frisch gestorbenen Menschen vielleicht waschen muss. So richtig, die Nachversorgung, also man zieht ihnen noch frische Wäsche an, ein frisches Nachthemd oder je nachdem, was sie dann gewünscht haben und macht die nochmal frisch mit dem Wasser, mit dem Lappen geht man übers Gesicht. Und wie ist denn das in der Regel, wenn die Menschen gestorben sind, öffnen sich dann nochmal die Schließmuskeln? Und richtig, die machen dann nochmal sozusagen in die Hose und dann muss man die einlagen, also die tragen ja Windeln, muss man die einlagen dann wechseln, das ist dann auch sehr unangenehm. Oder wenn die Wunden, dann bluten die noch und es ist schon eine ekelhafte Sache. Gab es denn Momente für dich, als du das alles so gesehen hast und die erste Zeit, als du im Altenheim gearbeitet hast, dass du dachtest, nee, das kann ich nicht, das halte ich nicht aus, da kriege ich die Gelbsucht, wenn ich das immer sehe? Nee, so extrem hatte ich das nie erlebt. Also man erlebt ja nicht alles plötzlich auf einmal, es kommt ja nach und nach und so kann man das auch wieder verarbeiten und dann kommt dann Geschirr, also man muss ja mehrmals am Tag dann den Leuten den Po abwischen und irgendwann kommt dann Routine. Gibt es denn außerdem, was du gerade gesagt hast, also wenn du Nachtschicht hast und es verstirbt jemand, dennoch im Moment eine Arbeit, die du wirklich sehr ungern tust, weil sie sehr unappetitlich für dich ist, nach wie vor? Nee, also wie gesagt, ich glaube, ich bin da schon abgehärtet. Was hat dich dazu bewogen, Anne, in diesen harten Beruf zu gehen? Ich habe mal von der Schule aus muss man ein Praktikum machen, dreiwöchiges. Und das habe ich in der 9. Klasse, glaube ich. Und das habe ich im Altersheim gemacht. Und da ich dann in der 10. Klasse fiel mir nichts anderes ein. Und da habe ich den Beruf in Angriff genommen. Würdest du heute sagen, das war eine gute Entscheidung und ich möchte in dem Beruf auch alt werden? Nee. Das nicht? Nein, ich bin auch nicht mehr in dem Beruf tätig seit einem halben Jahr. Ach so. Das will ich auch nicht mehr machen. Weil ich denke mal, in meinem Leben begegne ich noch genug Elend. Schade um die 3 Jahre. Aber mir persönlich hat die Ausbildung schon sehr viel gebracht, und auch in diesem Heim zu arbeiten. Was machst du jetzt zurzeit beruflich? Gar nichts. Gar nichts. Möchtest dich aber umorientieren und nicht wieder in... Ja, ich möchte mein Abi nachmachen und studieren. Noch eine Frage, wenn man diese Eindrücke hat mit diesen schwerstkranken alten Menschen der Pflegestation. Du warst ganz jung, als du das gesehen hast. Hast du da so Verknüpfungen zu deinem eigenen Leben auch hergestellt? Gehen einem da so Gedanken durch den Kopf? Ich kann vielleicht in 50 Jahren, 60 Jahren auch da so liegen? Nee, ich hab die Ausbildung auch gemacht, weil ich Angst hatte vom Tod und weil ich mich damit noch auseinandersetzen wollte. Und da hat mir die Ausbildung auch sehr geholfen, weil ich gesehen habe, dass ich weiß einfach, dass nach dem Tod noch irgendwie weitergeht und so behandle ich dann auch die Menschen. Wenn ich da den Toten dann vor mir sehe oder einen gerade Gestorbenen, dann weiß ich, dass da irgendwie vielleicht noch die Seele über mir ist. Sowas stelle ich mir dann bildlich vor. Hast du Angst vor deinem Alter, nach dem, was du dort alles gesehen hast? Also, dass ich selbst mal ein Pflegefall bin? Ja. Ich glaube, da haben wir alle Angst vor, die wir gesund sind und relativ jung. Aber es sind natürlich auch viele andere Leute im Altenheim, die nicht so schwer krank sind, wie du es gerade beschrieben hast. Ne? Und wo die Arbeit dann auch leichter fällt und vielleicht auch viel Schönes abfällt. Dank der Pflegeversicherung nicht mehr so sehr, weil die bleiben lieber jetzt, also die werden lieber häuslich betreut, als nur noch die Schwerstpflegefälle kommen in diese Heime. Ich habe noch zusätzlich in einer Geronto-Psychiatrie gearbeitet. Das war, also da sind keine normalen Menschen mehr, sondern geistig verwirrte, kranke Menschen. Also wir sollten vielleicht an dieser Stelle noch mal unseren großen Respekt zum Ausdruck bringen, den Leuten gegenüber, die in diesen Pflege- und Altenheimen arbeiten. Was für eine schwere Aufgabe das ist und was für eine ungeheuer wichtige Aufgabe das ist. Und viel zu unterbezahlt. Und viel zu unterbezahlt, viel zu unterbezahlt. Anne, danke, alles Gute, viel Erfolg beim Abitur und für das Weitere, was du vorhast. Danke. Tschüss. Marco, 23 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hi. Hallo Marco. Ja, bei mir ist ein bisschen zweischneidiges Schwert. Und zwar geht es da um Gerüche, die ich als eklig empfinde. In bestimmten Situationen aber auch nicht. Also, ich fange mal an. Es geht um Zigarettenrauch. Mhm. Und zwar habe ich selbst mal ausprobiert, fand es ziemlich eklig, habe dabei beinahe gekotzt, also gehustet und so weiter. Mhm. Wenn ich es bei Männern rieche, finde ich es auch ekelhaft, aber wenn Frauen rauchen, tönt mich dieser Geruch an. Aha, hast du geradezu eine erotische Komponente, oder wie? Ja, eine sehr starke. Ehrlich? Erotische. Aha. Und es geht dann so weit, dass... Das heißt also, eine Schöne muss nur eine Zigarette rauchen, um dich zu betören. Ja. Lustig. Nicht nur, aber das ist, wäre eine Möglichkeit. Ja. Und es geht dann so weit, dass ich den Rauch dann selber inhalieren will, möchte, dass ich ihn schmecken möchte, auf meinem Körper spüren möchte, dass ich ihn sehen möchte. Mhm. Und das ist also ein sehr starker sexueller Drang bei mir. Das ist ja so ein bisschen wie Clinton, ne, und der Zigarre. Obwohl, die war gar nicht angezündet, glaube ich. Oder war sie angezündet? Nein, ich glaube, sie war nicht angezündet. Nee, das fand ich auch nicht so erregend, das muss ich ehrlich sagen. Ja. Wie geht das denn? Animierst du denn dann die armen kleinen Mädchen, mit denen du zusammen bist, dass sie rauchen sollen? Oh, die kleinen Mädchen? Nee, ja, es ist, gerade weil es ja nicht so ganz alltäglich ist, hatte ich damit auch lange Zeit ziemliche Probleme, das zuzugeben. Mhm. Bisher weiß das ein Mensch in meinem Leben. Und jetzt wissen es, sagen wir mal, 500.000 oder 1 Million Leute? Ja, die kennen mich aber nicht. Es wissen noch wesentlich mehr Leute, die mich nicht kennen aus dem Internet, weil da gibt es Foren und... Wie, es gibt Foren für Männer, die auf die Rauchekler finden, aber es toll finden, wenn Frauen rauchen? Es sind 100.000 auf der ganzen Welt, garantiert. Das hat mich selber umgehauen. Ja. Das heißt, du hast das einem Menschen erzählt, einem Freund von dir? Nee, nach meiner Freundin. Deine Freundin. Hast du eine Freundin im Moment? Ja. Ja, die weiß das. Die weiß das. Und ich ahne schon, was sie tut, wenn sie dich mal verwöhnen will. Ja, so in etwa. Ist sie denn Raucherin? Nee, ist sie nicht. Aber sie greift dennoch ab und zu mal zur Zigarette. Ja. Wie stark ist denn diese Stimulation, die dann auf dich ausgeübt wird, wenn eine Frau raucht und wenn diese Frau diesen Rauch dir ins Gesicht bläst? Das kommt ganz auf den Tag an, aber es kann enorm stark sein. Also ganz enorm stark? Ganz enorm, ja. Dass sich direkt etwas regt? Ja, natürlich. So stark? Ja. Mhm. Gehört das denn zu eurem Liebesspiel dazu, dass ihr ab und zu dann mal eine Zigarette raucht? Ab und zu, ja. Mhm. Es ist selten, aber ab und zu schon, ja. Mhm. Und das höchste der Gefühle ist, dass du das nochmal inhalierst, diesen Rauch, den sie ausgeblasen hat. Und je näher es dann zum Höhepunkt kommt, desto interessanter wird die ganze Sache. Interessant wäre, wenn deine Freundin dann während des Geschlechtsaktes rauchen würde, oder? Das tut sie dann, ja. Das tut sie während des Geschlechtsaktes? Ja. Also das heißt, sie bis zu eurem Orgasmus liegt sie da und raucht? Ja. Das ist ja abgefahren. Ja, es ist wirklich abgefahren, aber das ist abgefahren. Man könnte sich gar nicht denken, wie viele Leute das eigentlich mögen. Denn es gibt Homepages, wo Videos davon verkauft werden, massenweise, die für 100, 200 Dollar an den Mann gehen. Ich stelle mir gerade dieses Bild auch vor. Nehmen wir mal an, die Missionarsstellung, ne? Ja. Sie liegt unten, du oben drauf und sie raucht die ganze Zeit, während du sie verwöhnst. Könnte durchaus passieren, ja. Sowas passiert dann. Mhm. Und das ist für dich, würdest du so weit gehen, du siehst, ich bin begeistert von der Vorstellung, könnte es so weit gehen, dass du sagst, das ist für dich der absolut optimale Orgasmus, wenn eine Frau währenddessen raucht? Es hängt natürlich nicht nur davon ab, aber es wird den Orgasmus auf jeden Fall sehr, sehr in die Höhe treiben. Mhm. Dass deine Freundin das so mitmacht, wundert mich, wenn sie nicht Raucherin ist. Ist ja für sie dann eigentlich sie ist Ex-Raucherin. Ach so. Aber ja, umso schlimmer, wenn sie Ex-Raucherin ist, dann dafür zur Zigarette zu greifen. Ne? Ich würde das auch niemals so von ihr verlangen. Ich habe ihr das auch schon beigebracht. Und sie hat auch irgendwann erkannt, dass das eine ziemlich mächtige Waffe ist, die sie da hat. Die mich auch dann in der Hand hat. Ne? Klar, sie muss immer irgendwann, wenn du sickig bist, nur die Zigarette holen. Ne? Ja, und du liegst ihr winselnd zu Füßen. Wie hat die denn darauf reagiert überhaupt, als du zum ersten Mal die Andeutung gemacht hast? Manch eine Frau wäre vielleicht auch verschreckt. Man würde sagen, du bist ein Perverser oder so. Ich habe das sehr, sehr, sehr langsam gemacht und in mehreren Schritten. Und anfangs fand sie es natürlich auch komisch. Ich denke mal, das ist so, wie das die meisten Leute komisch finden würden. Aber nach und nach fand sie das eigentlich gar nicht so schlimm, wie ich erwartet habe. Mhm. Was machst du denn dann beispielsweise, wenn du in der Kneipe sitzt und du gehst an einem Frauenstammtisch vorbei und die Mädels rauchen alle, kannst du dann überhaupt weitergehen? Ja, das ist oder stehst du dann da? So? So auch nicht. Also so krass ist es nicht. Ich muss mich dann auch schon darauf konzentrieren können und darauf dann auch einlassen können. Also ist nicht so, dass ich jetzt jeder Frau hinterherlaufe, wenn ich eine sehe. Ich bin jedes Mal fasziniert, immer wieder fasziniert, was wir hier in dieser Sendung, die es nun seit 5 Jahren gibt, immer wieder neu lernen können. Wir hatten ja neulich einen Menschen, der war Luftballon-Fetischist. Hast du das mitbekommen? Ja, habe ich auch schon was im Internet. Ja, ja, wir haben das ja alles nachgeforscht. Es gibt im Internet wirklich eine ganze Menge darüber. Das wusste ich vorher auch nicht. Und all die Leute, mit denen ich geredet habe, die kannten das auch nicht. Und dieses habe ich auch noch nie gehört, hast du gerade erzählt. Vielleicht kommt jetzt der Megahammer. Es gibt sogar die Kombination aus meinem und mit dem Luftballon. Das ist ein eigener Unterfetisch, wo es sogar darüber Homepages gibt. Ist das wahr? Aber so bist du nicht gestrickt? Nee. Luftballon, das ist natürlich wieder heikel, ne? Rauchen und Luftballon, ne? Das ist schnell der Luftballon kaputt, wenn die Zigarette da ankommt und dann ist der Spaß vorbei. Ja. Ja. Marco, danke, das war sehr interessant. Ja, und treib sie nicht zu sehr da in die Ecke, damit sie nicht noch wieder zur Raucherin wird. Nein, auf gar keinen Fall. Ja. Ich dränge sie da auch überhaupt nicht. Na gut. Danke, Marco, alles Gute. Jo. Tschüss. Danke auch. Tschüss. Mann, Mann, Mann, Mann. Susanne, guten Morgen. 32 Jahre alt. Ja, hallo. Es geht um das Thema Leichen, um das Thema Gerichtsmedizin. Ja, arbeitest du in der Gerichtsmedizin? Ich war während meines Studiums 2 Jahre in dem Bereich und habe da die Erfahrung gemacht, dass man möchte natürlich auch erzählen, was man erlebt hat und so, dass natürlich viele Leute da mit Widerwillen reagieren. Also du bist du bist Ärztin? Nee, das war also so, ich war als Rettungsassistentin tätig während meines Studiums und habe dann halt da auch gejobbt. Was machst du jetzt? Ich mache momentan gar nichts. Gar nichts. Aber du hast deine Ausbildung als Ärztin schon genossen oder als Arzt? Als Rettungsassistent. Als Rettungsassistent, ja. Und wie war das denn für dich, wenn du oder als du die Zeit in der Gerichtsmedizin gearbeitet hast? Da liest man und hört man ja wirklich die schauderhaftesten Dinge und da, dass die Menschen konfrontiert werden mit dem. Also ich muss sagen, der Professor, bei dem ich damals war, der hat es sehr geschickt gemacht. Also so am Anfang diesen Aufbau, als ich das erste Mal dort war, hat er halt erstmal ein junges Mädchen mir gezeigt, hat mir erklärt, wie man halt jetzt den Tod feststellt, was übrigens jeder feststellen kann, da braucht man keinen Arzt dazu, da gibt es ganz einfache Zeichen, also die Leichenstarre, die Totenflecke, die Fäulnis, wenn das da ist, ist jemand tot und kann sicher nicht mehr wiederbelebt werden. Dann guckt man sich halt so eine halbe Stunde diese Leiche an und lernt diese Dinge kennen. Wie gesagt, ein junges Mädchen, die einfach aussah, wie wenn sie schlafen würde, die hübsch war, die gepflegt war. Dann als Steigerung hat er einen alten Mann gezeigt, der schon nicht mehr so schön war. Jetzt nicht, weil er tot war, sondern weil er halt alt war und runzlig und auch so ein bisschen ungepflegt. Und dann halt als letzte Steigerung, nachdem das nochmal eine halbe Stunde angeguckt wurde, kam dann halt einer, den sie von der S-Bahn-Gleise gekratzt haben. Und das ist dann halt so, wo halt wirklich in der Mitte durchgesäbelt alles raushängt. Ich glaube, dass solche Sachen besonders schwer sind zu verkraften, sich das anzuschauen. Oder auch, wenn Leichen gefunden werden, die lange schon verwest sind oder waren, im Wald, im Wasser oder sowas. Ja, also das ist dann nochmal eine Stufe härter. Also was dann als nächstes gekommen ist, war natürlich Autopsie. Also die Leichenöffnung, bei der nach deutschem Gesetz die sogenannten 3 Körperhöhlungen geöffnet werden müssen. Das ist einmal der Kopf, das ist der Brustkorb und der Bauchraum. Ich muss sagen, nach dem ersten Tag hatte ich keinen Appetit auf Fleisch. Und die ersten paar Wochen, das klingt jetzt ganz witzig, konnte ich keine Nudelsauce essen. Warum? Keine Bolognese-Soße. Weil für mich, ich weiß nicht, vielleicht war es auch Zufall, das wird jetzt manchen Leuten grausen, wenn man die Leiche aufschneidet, die Gedärme der Leiche riechen so. Die riechen so? Die riechen so wie so eine Nudelsauce. Wie eine Nudelsauce mit Hackfleisch? Ja. Also mir ist es so vorgekommen. Gott. Vielleicht war der erste Tote, hatte Nudelsauce gegessen. Wir denken natürlich jetzt alle morgen an dieses Gespräch, wenn wir unsere Nudelsauce mit Hackfleisch essen. Wieso? Du sagst, dass du die erste Zeit kein Fleisch hast essen können. Warum nicht? Das war am ersten Tag, als ich so das erste Mal so eine zerteilte Leiche gesehen hatte. Ich muss dazu sagen, ich hatte vorher so aus der Nähe und nackt noch nie einen Toten gesehen. Und ich weiß nicht, da hatte ich halt an dem Tag irgendwie keinen Appetit mehr auf Fleisch oder so, weil mich halt der Anblick daran erinnert hat. Wie lange hat das gedauert, bis der Ekel und das Schaudern dann wegging? Oder hielt das die ganze Zeit an, während du damit beschäftigt warst? Nee, also das mit dem Fleisch war eigentlich nur so 1-2 Tage. Und mit der Nudelsoße würde ich mal sagen, so 2 Monate. Wie lange hast du an oder mit den Leichen gearbeitet? Zwei Jahre. Zwei Jahre? Das ist wirklich erstaunlich. So lange in der Ausbildung? Und dann kommt, ich habe nicht nur das gemacht, aber ich war immer wieder halt jede Woche. Ne? Es sind halt schon dann auch noch Sachen gekommen, die, wenn dann, wie du gerade schon gesagt hast, die Geschichten mit den Maden, also Leute, die irgendwie lange im Wald gelegen haben, dann gab es mal einen Fall von einem, der in der Sauna gestorben ist und erst Stunden später gefunden wurde. Der war natürlich schon so weit wie ein anderer nach 6 Wochen im Wald, wenn man da auf 90 Grad vor sich hinköchelt sozusagen. Also es ist durchaus so berechtigt, dass man die Assoziation hat, das ist schon sehr ekelhaft und da muss man sich ein dickes Fell, glaube ich, aneignen, ne? Um da locker mit umgehen zu können. Also ich muss sagen, eine Konsequenz, die ich für mich auf jeden Fall gezogen habe, ich will nicht erdbestattet werden. Weil die Vorstellung, ich weiß, wie man aussieht, nach 3 Wochen, nach 6 Wochen, nach 8 Wochen, die ist mir widerlich. Also lieber verbrennen, das ist appetitlicher. Ja. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, witzigerweise, dass eher Männer Probleme haben als Frauen damit. Warum? Ich glaube, das liegt ganz einfach daran, dass Frauen, die wissen, dass ihnen vor sowas ekelt, die gehen da gar nicht hin. Die würden diesen Kurs nie nehmen. Die sind so ehrlich, dass sie sagen, ich pack das nicht, das mache ich nicht. Aber Jungs haben oft so den Drang, so fast so wie eine Mutprobe. Ja, da müssen wir durch. Da muss ich durch, das kann ja nicht so schlimm sein. Und die fallen halt dann zum Teil wirklich um. Sag mal, Susanne, hat man nicht ganz lange auch diesen Geruch in der Nase? Es muss ja nicht nur nach Nudelsoße riechen. Nee. Wenn man viele Stunden mit Leichen gearbeitet hat, kann man nach Hause gehen und diesen Geruch dann auch loswerden? Eigentlich nicht. Also ich muss sagen, ich habe mir von Chirurgen sagen lassen, dass das lebende Menschen, die operiert werden, zum Teil noch viel übler riechen. Also die riechen auch, weil die noch warm sind. Und ich muss sagen, generell auch was diesen Leichengeruch anbelangt, jetzt von Leuten, die länger gelegen sind, die in der Wohnung irgendwie nicht gefunden worden sind oder so. Ich habe also eben, wie gesagt, auch Rettungsassistentin gemacht und da gibt es wirklich schlimmere Gerüche als diesen Leichengeruch, wie der Herr, der da vorhin vom Gesundheitsamt oder was der gemacht hat. Also so Wohnungen, die so vermüllt sind und wo die Fäkalien überall rumkleben, das ist wesentlich widerlicher als ein Toter. Susanne, ich habe das vorhin die Anne, die im Altenheim, im alten Pflegebereich gearbeitet, auch gefragt. Während du dort gearbeitet hast und mit den vielen Leichen konfrontiert warst, hast du da einen Bezug zu deinem Leben und zu dem, was dir vielleicht bevorsteht, auch in irgendeiner Weise hergestellt? Also für mich deine Endlichkeit? Der Tote ist eine leere Hülle. Und kein Grund, sich davor zu ekeln. Ich meine, es gibt natürlich eklige Sachen, wenn jemand jetzt ungepflegt war oder irgendwie lange. Aber dennoch hast du den Wunsch, dass du nicht erdbestattet wirst. Du könntest ja auch sagen, naja, es ist eine Hülle, es ist völlig egal, was damit. Nee, das finde ich irgendwie eklig. Ich muss auch sagen, ich mag diese ganze, ich habe als Kind immer beschäftigt, wenn man also über einen Friedhof gegangen ist, da liegen jetzt überall die Leichen, die vor sich hinfaulen. Und das fand ich da schon irgendwie ein bisschen abstoßend und deswegen finde ich es irgendwie sauberer. Also es ist eine Entscheidung für dich, die du getroffen hast, nach dem, was du da gesehen hast. Ich danke dir für deinen Anruf und für deine Schilderung und wünsche alles Gute. Okay, danke. Tschüss, Susanne. Tschüss. So ihr Lieben, das war's für heute Nacht. In der Technik war Leo Scholten. Morgen ist alles ein bisschen anders bei uns als gewohnt. Nämlich, wir sind nicht im Fernsehen. Im Radio sind wir schon, aber nicht im Fernsehen. Im Fernsehen sehen wir uns dann wieder übermorgen. Morgen sind wir nur im Radio, 1 Uhr, Radio 1 Live, mit einer offenen Telefon-Talkshow. Da könnt ihr dann anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Ich wünsche eine schöne Nacht und sage bis morgen oder gegebenenfalls bis übermorgen. Bye bye.